Kennen Sie die Strategien, um etwas sprachlich zu zeigen, gut? Hören Sie Dialoge und sagen Sie danach, welche Strategien haben die Personen im Dialog benutzt? Für Dialog 1 geht es in eine Bäckerei in Bayern. Entschuldigung, ich hätte gerne das da. Wie heißt das nochmal? Ah, das da? Meinen Sie den Amerikaner? Amerikaner? Nein. Das Ding mit Zucker obendrauf und Marmelade drin. Berliner, oder? Das meine ich. Ach so, Sie meinen die Krapfen. Ja, genau. Einen Krapfen, bitte. Genau, so sagt man das hier. Welches Wort hat der Kunde benutzt? Nein. Das Ding mit Zucker obendrauf. Genau. Und jetzt zu Dialog 2. Hier sprechen zwei Freunde. Erinnerst du dich an das Dorf, wo wir mal bei dieser Freundin waren? Oh ja, aber meinst du bei der Dings? Ja, die, also... jetzt weiß ich auch nicht mal mehr ihren Namen. Aber die hatte es total schön da. Ich möchte sie auch bald mal wieder besuchen. Ja, genau. Da war auch diese kleine Kirche. Weißt du noch? Ja, ja. So ein Dingenskirchen war der Ort. Aber vielleicht etwas mit Bad oder so? Was war hier anstelle der genauen Namen zu hören? Oh ja, aber meinst du bei der Dings? Ja, die. So ein Dingenskirchen war der Ort. Prima. Üben Sie nun selbst. Sie hören ein Szenario und müssen sprachlich reagieren. Benutzen Sie die gelernten Wörter, um verbal zu zeigen. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Sie sitzen im Restaurant. Die Person am Nachbartisch hat etwas auf dem Teller, das Sie auch essen wollen. Bestellen Sie. Was hätten Sie gern? Das da, was die Person am Nachbartisch hat. Dieses süße Ding, das sie immer mit Feuer an den Tisch bringen. Sie gehen morgen auf den Karneval. Die Schwester von Rike kommt auch, aber sie erinnern sich nicht an ihren Namen. Reagieren Sie. Und wer kommt noch mit auf den Karneval? Die Schwester von Rike, die... wie heißt die denn nochmal? Rike hat zwei Schwestern. Eine wohnt in Berlin und eine in einem kleinen Dorf. Der Name fällt Ihnen nicht mehr ein. Antworten Sie. Und welche Schwester genau? Naja, eine, die wohnt ja in dem kleinen Dorf in Dingenskirchen. Der Name von dem Ort fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.